Sechster Tag. Zur Mittagszeit wachte ich auf. Hekuba war nicht im Haus. Neben dem Herd sah ich einen Tonkrug, in dem weiße Bohnen eingeweicht waren. In meinem Gepäck hatte ich noch zwei Brühwürfel aus Amsterdam. So kam ich auf die Idee, meine Gastgeberin zu überraschen. Schnell stahl ich mich nach draußen, um Parsel Ondra aufzusuchen, der, so hatte Hekuba mir berichtet, jede Woche zum Markt in die Stadt fuhr und allerlei Lebensmittel mitbrachte. In seinem Laden waren Körbe aufgestellt mit Getreide, Nüssen, Mais, getrockneten Linsen und grünblauen Bohnen. Von der Decke hingen Würste und in schiefen Holzregalen standen Kisten mit vielerlei Gemüse und Gewürzen. Ein herrlich aromatischer Duft erfüllte den Raum. Parsel war ein alter, gebückter Mann mit weißem Vollbart. Er saß inmitten seiner Waren auf einem Schemel und las ein Buch. Als ich eintrat, hob er den Kopf. »Oh«, sagte er mit freundlicher, brüchiger Stimme. »Du musst der Besucher aus Europa sein. Okulbe hat mir von dir erzählt. Herzlich willkommen in unseren Bergen.« Ein Schreck jagte durch meine Glieder. Ich spürte, dass ich bleich wurde. Nicht, dass Parsel von mir gehört hatte, erschreckte mich. Ja, es wunderte mich nicht einmal. Wusste ich doch, welch regen Austausch Okulbe Tekers mit den Bewohnern des Dorfes pflegte. Es war dieses »Herzlich willkommen«, das mich zusammenfahren ließ. Denn schlagartig wurde mir nun wieder bewusst, dass meine Zeit ja knapp bemessen war. Dies war der sechste Tag in diesem Dorf, aber der 13. Tag meiner Reise. Zu lange hatte ich mich zuvor in der kaukasischen Natur aufgehalten. Zu lange war ich ziellos durch die Berge gewandert, um mich mit den Gedanken an Alma zu plagen. So war die erste Woche verstrichen, ohne dass ich an meinen Reisebericht gedacht hatte. Und nun holte mich plötzlich die Gegenwart ein. Mein Redakteur hatte mir 2 Wochen Zeit eingeräumt. Was sollte ich tun? Konnte ich auf seine Nachsicht hoffen, wenn ich länger fortblieb? Nein, Nachsicht war nicht seine große Stärke. Seine Nachsicht erschöpfte sich darin, mir diese 2 Wochen zu genehmigen. Ich gefährdete meinen Job. Zudem hatte ich meinen Reisebericht noch gar nicht geschrieben. Und worüber sollte ich eigentlich schreiben? Die Lehre des Okulbe Tekers würde jeden Reisebericht sprengen. Wie sollte es überhaupt weitergehen? In Amsterdam standen meine gepackten Kartons. Ich musste Alma verlassen, musste umziehen. Aber wohin? Es würden turbulente Zeiten auf mich zukommen. Zeiten, die allerlei Kraft, Geld und Zeit erfordern würden. All dies hatte ich in den letzten Tagen völlig vergessen. Parsel bemerkte meine Unruhe und fragte mich nach dem Grund. »Mir ist gerade eingefallen, dass ich das Dorf schon bald verlassen muss.« Der gebückte Mann kraulte seinen Bart und nickte. Er fragte, wann ich abreisen müsse. »Ich weiß nicht, heute oder morgen.« »Das ist schade«, sagte Parsel hustend. »Ich hoffe, es hat dir hier gefallen.« »Oh ja«, erwiderte ich lächelnd, »sehr.« Und schnell suchte ich nun alles zusammen, was ich brauchte. Ich nahm Sellerie, Karotten, Paprika, Dilldolden, Petersilie, Kirschblätter und einen Sack Kartoffeln. Dann fragte ich Parsel, ob man bei ihm auch Rindfleisch kaufen könne. Er nickte und verschwand in einem hinteren Raum, um mit einem großen Stück frischer Rinderbrust wiederzukehren. Ich wollte bezahlen, doch fiel mir nun wieder ein, dass ich mein spärliches Reisegeld schon verbraucht hatte. In meinem Portemonnaie fand sich nichts als mein Rückflugticket. Parsel winkte ab, aber ich wollte mich nicht beschenken lassen. So gab ich ihm meine Armbanduhr. Parsel schüttelte den Kopf, doch ich bat ihn, die Uhr anzunehmen. Als ich wieder zu Hause war, machte ich mich sofort an die Arbeit. Aus meinen Zutaten und den weißen Bohnen kochte ich Hutspot, einen kräftigen niederländischen Eintopf oder zumindest eine kaukasische Variation davon. Ich deckte den Tisch und stellte einige Blumen in einen Trinkbecher. Nun setzte ich mich und wartete auf Hekuba. Doch sie kam nicht. Ich stand auf und schaute aus der Haustür, aber die Dorfstraße war menschenleer. Um die Zeit zu überbrücken, griff ich meine Notizen und schrieb einiges ins Reine. Bald jedoch wurde ich unruhig. Vor mir dampfte der Kessel und ich wollte zu Tekers gehen. Ich blickte auf meine Uhr und stellte fest, dass sie nicht mehr da war. Endlich, ich wollte schon aufbrechen, ohne etwas zu essen, endlich ging die Tür und Hekuba trat herein. Sie sah mich am Tisch sitzen und blieb stehen. Das dunkle Haar fiel ihr über die Schultern. In ihren Händen hielt sie einen Sack mit Hirse. Langsam breitete sich in ihrem Gesicht ein Lächeln aus. Sie trat auf mich zu und gab mir einen Kuss. Dann aßen wir. Am Nachmittag ging ich zu Tekers. Heute war es neblig wie vor 2 Tagen. Ich schritt den Hügel hinauf und sah nur Silhouetten. Als ich bei den Maronenbäumen angekommen war, schien niemand hier zu sein. Doch plötzlich hörte ich hinter mir die vertraute Stimme. Ich drehte mich um und sah Tekas, der einen kleinen Korb unter dem Arm trug. »Komm«, sagte er, »wir gehen ins Tal und sammeln Pilze. Es hat seinen ganz eigenen Reiz, im Nebel durch einen Wald zu spazieren.« Wir gingen einen steilen Hang hinab, der kein Ende zu nehmen schien. Tekas pfiff ein langsames, eigentümliches Lied, während er wieder und wieder vom Nebel verschluckt wurde. Als wir das Tal erreicht hatten, konnte man keine 3 Meter weit sehen. Es herrschte eine rätselhafte Stimmung. Wir wanderten zwischen schemenhaften Bäumen und unter verschwommenen Formen. Kein Vogel war zu hören. Mitunter strichen feuchte Zweige über mein Gesicht. Es war, als sei man der Zeit enthoben. Stundenlang hätte ich schweigend neben Tekas verweilen, hätte mich in dem gestaltlosen Nichts verlieren können. Doch ich zwang mich zu reden. »Sie haben über Probleme gesprochen, die aus dem Kraftdrang entstehen«, sagte ich, um an das Gestrige anzuknüpfen. Und Tekas setzte seine Gedanken fort. Hier und da hielt ich inne und notierte mir etwas.